Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Ralf Füchs hier zu Gast in Studio 9, Gründer und Leiter des Zentrums für liberale Moderne. Wir besprechen die aktuellen Themen dieses Montags, 15. April. Ein Tag, der uns auch nach Frankreich blicken lässt und auch insbesondere auf das deutsch-französische Tandem. Wolfgang Schäuble ist heute in Paris Bundestagspräsident. Er wird eine Rede halten zur Zusammenarbeit zwischen Bundestag und französischer Nationalversammlung. Soweit so gut, da scheint das deutsch-französische Tandem ganz gut zu funktionieren. Aber es gibt auch so einige Misstöne und da geht es vor allem um wirtschaftliche Fragen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat nämlich den deutschen Finanzminister Olaf Scholz am Wochenende aufgefordert, doch mal ein Wachstumspaket aufzulegen, das hier also investiert werden soll, hat er gemeint, in Deutschland. Die Franzosen sagen, Europa muss sich stärken in Zeiten, in denen die Wirtschaftsprognosen eher Abwärtstrends aufzeigen. Ist das angemessen, Herr Füchs, vom französischen Finanzminister jetzt sowas zu fordern von den Deutschen? Ja, die Bundesrepublik spielt politisch und wirtschaftlich natürlich eine Schlüsselrolle in der Europäischen Union, ob uns das recht ist oder nicht. Sie ist auch die zentrale Wirtschaftskraft in Europa, und wenn in der Bundesrepublik die Konjunktur den Bach runtergeht, also die neuen Wachstumsprognosen liegen jetzt bei 0,5%, knapp über einer Rezession, dann ist es schon gerechtfertigt, wenn unsere europäischen Nachbarn uns auffordern, mehr zu investieren. Das ist auch übrigens aus der rein innenpolitischen Sicht richtig. Wir haben eine systematische Unterinvestition seit 2003, was die öffentliche Hand betrifft, also Infrastruktur. Die wird sehr wichtig genommen. Selbst bei der schwarzen Null, wir hatten im letzten Jahr einen Budgetüberschuss Bund, Länder und Kommunen von über 50 Milliarden. Und trotzdem wird zu wenig investiert. Das ist auch eine Frage der politischen Prioritäten, aber in einer solchen Situation, in der wir es mit einer wirtschaftlichen Abschwächung zu tun haben, müssen wir umso stärker, finde ich, antizyklisch investieren. Und das gilt dann auch für ganz Europa. Es gibt ja einen, im Prinzip eine Einigung zwischen der Bundesrepublik und Frankreich über einen Investitionshaushalt der Eurozone. Und das ist dann enorm wichtig, wenn man den Euro zusammenhalten will, weil wenn die Volkswirtschaften immer stärker auseinanderdriften, dann wird das am Ende auch eine gemeinsame Währung sprengen. Und genau das war in den letzten 15 Jahren der Fall. Die Bundesrepublik ist relativ immer stärker geworden. Und wenn wir eine gemeinsame Währung haben wollen, dann brauchen wir auch mehr an wirtschaftlicher Solidarität in der Eurozone. Und das ist es, was die Franzosen immer wieder einfordern. Und Bruno Le Maire will jetzt eben auch nochmal einen Beschluss vorbereiten und will sagen, nicht nur die Deutschen, sondern insgesamt die Länder mit guter Haushaltslage sollen mehr investieren, auch die Niederlande, auch Finnland, also die nordeuropäischen Länder. Und das könnte Europa insgesamt einen Schub versetzen. Ich finde das aus französischer Sicht wirklich also nachvollziehbar, denn es herrscht Europa Wahlkampf auch. Wir wissen, dass sich Emmanuel Macron für die europäischen Belange sehr eingesetzt hat, auch sehr für europäische Reformen kämpft. Und es könnte ihm natürlich helfen, wenn er sagen könnte, seht her, wir haben auch die Deutschen, eben unseren wichtigen Partner dazu anhalten können, mehr zu investieren, mehr für Europa zu tun. Die Frage ist natürlich, wofür? Ja, und es gibt ja tatsächlich Sie meinen, wofür? Wofür investiert wird. Okay. Ja, es gibt ja tatsächlich einen großen Nachholbedarf im ganzen Bereich von Bildung, Wissenschaft, Forschung, aber auch in der ökologischen Modernisierung unserer Infrastruktur, Elektromobilität, Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme. Also vor allem, wenn man Klimaschutz ernst nimmt, dann bedeutet das mehr Investitionen für den Umbau von Industrie und öffentlicher Infrastruktur. Und sich da auf ein gemeinsames Programm zu verständigen, das würde Europa tatsächlich nach vorne bringen. Gilt übrigens auch für Themen wie gemeinsame Verteidigung oder für gemeinsame Flüchtlingspolitik. Aber meinen Gedanken, dass man damit auch Macron stärken könnte, immer noch in Frankreich, der es ja schwer hat, siehe Gelbwesten, siehe auch Marine Le Pen, Front National, die auch sehr stark wird. Würden Sie da mitgehen, gedanklich? Schon richtig, dass wir Macron nicht sehr entgegengekommen sind. Wir heißt in diesem Fall die Bundesregierung. Über verbale Bekundungen über die Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft als Motor der europäischen Einigung sind wir in den letzten Jahren eigentlich kaum hinausgekommen. Und es ist schon in unserem strategischen Interesse, ich würde sagen, die demokratische Mitte in Frankreich zu stärken gegenüber dem Populismus von ganz rechts und von ganz links. Mhm. Wir werden mal gucken, wie sich Macron heute Abend schlägt. Er wird im Fernsehen auftreten und über seine Zugeständnisse an die Gelbwesten reden.